Transparenz für die Ohren. Wäre nicht schlecht, weil ich ja mal ab und zu rausfliege. Ah, Feuer, der Bauer, ja. Auf. Danke sehr. So, eben ins Pad springen. Jawohl, dann herzlich willkommen zur Sitzung vom Landesvorstand NRW am 9.7.2015. Ich stelle fest, dass anwesend sind der Ralf, der Stahlrabe, der Dennis ist da, der Bernd ist da, meine Wenigkeit ist da, Wastel ist verspätet, entschuldigt, ebenso der Thomas, der Masch ist im Urlaub und auf Paki warten wir noch. Von daher kommen wir jetzt einmal eben kurz zu den Protokollen. Wollt ihr was dazu sagen, liebe Leute? Fangen wir mit Bernd an. Ach Gott, ja. Ich war ein bisschen unterwegs. Kreisstammtisch im Rhein-Erft-Kreis hier. Bernd, Protokoll. Ja. Oder mein... Ach, Protokoll. Sorry, ich bin völlig... Ja, ist klar. Super. Dafür. Okay, dann halt alles wie aus dem Protokoll entnommen. Die Umlaufbusse hat die liebe Vaku, glaube ich, schon eingegeben, richtig? Nein, ich hatte keine Zeit, ihr müsst die heute lesen. Kein Problem. Dann muss ich sie mir eben raussuchen. Kleine Sekunde. Die stehen im Pad. Ich muss nur in die richtige Zeile. Macht ihr keinen Tätigkeitsbericht heute? Ich bin das verwirrt. Ich gerade wollten Jungs zu Protokoll geben. Ich wollte den Tätigkeitsbericht haben von den Leuten. Ach so, weil du sagst das Protokoll. Ich dachte ja, auch, wir stimmen jetzt erstmal das Protokoll ab. Ach so, gut. Ja, Protokoll. Jemand was dagegen? Ich gehe jetzt nicht einzeln durch, höre ich da wieder Rede. Das scheint nicht der Fall. Dann kommen wir zu den normalen Tätigkeitsberichten. Darfst trotzdem anfangen, Bernd. Okay, danke dir. Also, ich war in der vergangenen Woche hier bei dem Sommerkreisstammtisch meines Heimatkreises, Rhein-Erft-Kreis. Mein Vorsitzender Paki war auch da mit seinem Töchterchen. Wir hatten auch Besuch aus dem Landtag von der Moni. Das war eine wirklich sehr angeregte Runde, eine sehr angeregte Diskussion. Es ging unter anderem auch um das leidige Thema der Betreuung seitens eines MDL. Da haben wir unseren Stamm-MDL seit 2 Jahren hier nicht mehr vor Ort gehabt und Moni deutete an, dass sich möglicherweise an der Gesamtsituation, was die Betreuung von MDLs der einzelnen Kreise und KVs, dass sich da was ändern könnte in der nächsten Zeit. Dann CSD Köln, außerordentliche Kreismitgliederversammlung in Köln. Der eine oder andere hat ja auf der Liste das ganze Hickhack da mitgekriegt. Die haben jedenfalls am Montag abschließend dazu ihre Kreismitgliederversammlung gemacht. Dort war ich auch vor Ort. Auch da wieder Paki war da, mein Landesvorsitzender, und auch Frank Grender als Ratsherr Düsseldorf und diverse andere Kleinigkeiten in Bezug auf Banken und Verwaltungssachen wie Krankenkasse, Finanzämter etc. Das Übliche halt. Danke sehr, Bernd. Dann ist der Ralf jetzt an der Reihe. Ja, einmal das Tagesgeschäft, wie immer, Tickets, Mails, Telefon. Dann habe ich, wie beim letzten Mal auch schon angesprochen, die alten Austritte, die noch umgedümpelt sind, dem Schatzi rübergeschoben. Davon sind dann tatsächlich einige Bestätigungen zurückgekommen. Etwa, schätze ich, grob die Hälfte. AG Technikmann-Besitzung, die haben sich verschoben auf dienstags jetzt. Am 2.6. war Sprechstunde, dann habe ich noch ein bisschen Statistikkram erledigt und aktuell arbeite ich an den alten Eintritten, die zum Teil geprüft werden müssen, die im Übergang eingetreten sind zwischen so Oktober, November, Dezember 2014 und Januar, die teilweise noch falsche Bankverbindungen gekriegt haben, um den Mitglied zu überweisen. Die müssen jetzt einzeln mal geprüft werden, insbesondere die schwebend im CRM sind. Und ja, ansonsten arbeite ich an den ganz alten, die länger als ein Jahr dümpeln. Herzlichen Dank, Ralf. Und der Daniel ist dran. Irgendwie ist bei mir immer das Gleiche. Ich mache Schatzmeister-Dinge, ich gehe auch zu den Stammtischen, Umlaufbeschlüsse, Mails und so ein Zeugs. Das einzige Herausragende ist, würde ich sagen, dass wir gerade die Verteilung der Parteienfinanzierung auf die KVs und VKVs in Angriff genommen haben und die Beträge ausgerechnet haben. Das kommt jetzt auch die Tage dann. Das war's. Sehr schön. Dann ist der Dennis dran. Ja, anders als das letzte Mal. Also ich habe ganz, ganz viele Tickets diesmal gemacht. Habe dort teilweise den ganzen Tag und mehr drin gesessen. Ja, Mumble für AG Technik, Öffentlichkeitsarbeit, Tagesgeschäft, so was das Kontakterhalten angeht, untereinander, aber auch eben mit vielen Leuten Dinge abgeklärt. Umlaufbeschlüsse und LAFO-Sprechstunde und NÖ-Mitglieder-Dinge. Danke dir, damit wäre ich an der Reihe. Packi hat zwischenzeitlich auch geschrieben, dass er sich verspäten würde an dieser Stelle. Ja, bei mir, ich habe ja im Juni ein bisschen rausgezogen, weil ich viel Kommunalkram hier zu tun hatte und auch privatgeschäftlich hier so einiges erstmal gerade biegen musste. Hatte ich mich ja für den Juni entschuldigt und bin jetzt im Juli wieder voll dabei. Habe ansonsten in den letzten Wochen aber natürlich an den Stammtischen teilgenommen. Wir hatten ziemlich viel in Meerbusch, wodurch ich auch fast zu keinem anderen Stammtisch gekommen bin. Ansonsten das übliche Umlaufbeschlüsse mit abgestimmt, ein bisschen Datenschutzgedöns, da kommen wir später nochmal zu. Diverse Telefonate diesbezüglich auch und ein, zwei Vorgänge, was das Landesschiedsgericht anging. Das wären dann die Tätigkeitsberichte soweit. Wir haben einen relativ aktuellen Stand zu den Mitgliedern und der Kassenbestand ist vom 30.05. Stahlrabe, korrekt? Nee, das ist der vom GLS-Konto, die anderen sind von heute. Ah ja, ich sehe es. Ich lese die jetzt nicht im Einzelnen vor, die können später dem Protokoll entnommen werden. Da die Umlaufbeschlüsse noch nicht eingegeben wurden, würde ich die ja mal eben vorlesen. Fragt erstmal nach Info aus der Fraktion. Vielleicht ist jemand aus der Fraktion da. Ich sehe einen. Na ja gut, wir müssen halt irgendeine Reihenfolge reinkriegen. Normalerweise hat man die Umlaufbeschlüsse ja einfach immer nur zu Protokoll gegeben. Ja, mir ist egal. Dann kommen hinten die Umlaufbeschlüsse. Gut, dann machen wir sie hin. Alles klar. Dann haben wir einen von der Fraktion. Dann bitte einer aus der Fraktion hops nach oben und sprechen raus. Bin schon da. Hallo, guten Abend. Grüß dich, Dietmar. Hi zusammen. Was, ihr wollt mal was hören. Also gut, wir haben ja zurzeit Sommerpause. Bericht aus der Fraktion. Aktuell, trotz Sommerpause, habt ihr vielleicht schon gehört und gelesen, findet morgen eine Sondersitzung des Innenausschusses statt. Aufgrund der katastrophalen, desaströsen Lage in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge. Quasi die CDU hat quasi mit ihrem Antrag Herrn Innenminister Jäger zum Rapport gebeten von der Landesregierung. Das wird sicherlich eine sehr interessante und spannende Veranstaltung werden. Spannend insbesondere deshalb, weil das Innenministerium ja schon seit geraumer Zeit, seit vielen, vielen Monaten rumeiert und die Lage nicht in den Griff bekommt. Frank Herrmann wird dort zugegen sein, ich selbst auch. Und wir wollen von der Landesregierung mal einen Sachstandsbericht über die Lage, wie sie sich außerhalb der medialen Berichterstattung darstellt, hören und natürlich auch, was die Landesregierung akut an Maßnahmen zu ergreifen in der Lage und bereit ist. Wir sind der Auffassung, es ist genug geschwafelt, entweder da kommt jetzt mal jemand zu Potte oder vielleicht sollte Frau Ministerpräsidentin Kraft ganz schnell über eine Kabinettsumbildung nachdenken, denn was Jäger hier schon seit Monaten mit seinem Ministerium leistet, ist nicht mehr hinnehmbar. Die katastrophalen Zustände, insbesondere zum Beispiel in Dortmund, dass da Kinder auf der Straße schlafen, Flüchtlinge auf der Straße schlafen, nicht versorgt werden, sondern von rührigen Mitbürgern, muss man sagen, mit dem Nötigsten versorgt werden, ist angesichts der Gesamtsituation der Flüchtlingslage in Deutschland, insbesondere aber auch in Nordrhein-Westfalen, nicht mehr hinnehmbar. Wir haben zuletzt, gerade noch kurz in der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause, gerade noch einen Nachtragshaushalt verabschiedet, der insbesondere auch erhebliche Beträge, dreistellige Millionenbeträge für die Versorgung von Flüchtlingen, insbesondere auch zur Errichtung und Unterhaltung von Erstaufnahmeeinrichtungen und anderem, innerhalb der Kommunen beinhaltet. Wir sehen im Moment angesichts der aktuellen Situation nicht, dass sich da irgendwas bewegt. Der Staatssekretär vom Innenministerium Nebe hat vor, ich glaube, zwei Tagen da auch ein sehr, wegen der Urlaubsabwesenheit des Ministers, für ihn stellvertretend ein sehr bemerkenswertes Interview gegeben beim WDR, wo er eigentlich nichts an Kritikwürdigem erkennen konnte. Auch das wird sicherlich morgen Thema im Innenausschuss sein. Ansonsten gibt es noch vielleicht was zu berichten. Das war gestern, vorgestern, warte mal, wann war das? Vorgestern Abend wegen der Gamescom. Richtig, vorgestern Abend Gamescom hatten wir ja ein kleines Mumble-Treffen, an dem auch Monika Pieper teilgenommen hat. Ich selbst war auch da und noch ein paar andere, Larian und. Konnten wir die Inaussichtstellung manifestieren, dass wir also als Fraktion uns auch an der Gamescom beteiligen. Dieses dann auch mit entsprechenden Mitteln, sprich dem, was uns in unserem Budgetrahmen möglich ist, beteiligen vor Ort, sprich Giveaways und dergleichen mehr. Das ist hier bei uns in der Pressestelle und in der Fraktion in Vorbereitung. Und es wird weiter eben in der Vorbereitungsgruppe zur Gamescom absolviert. Ja, ansonsten, der Landtag schläft nicht. Es sind natürlich einige in Urlaub. Aber es findet im Hintergrund schon einiges statt, nicht nur im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen. Wir sind in der Vorbereitung des Flyers Piraten wirken, wo wir also dann wohl wahrscheinlich mit Drucklegung im August ich nenne das jetzt mal, alle Erfolge auflisten in gewohnter Weise, wie auch schon in den 2 Jahren zuvor, also jetzt von Mitte letzten Jahres bis heute. Ja, das erstmal so als Info. Wenn ihr Fragen habt, fragt bitte gerne. Ach so, eins, meine Gute, das wäre jetzt nur noch chronistisch, Chronistenpflicht, dass wir in der letzten Plenarsitzung 2 bemerkenswerte Dinge hatten. Einmal ist der dann mit der SPD und Grünen gemeinsam gestellte Freifunkantrag angenommen worden, womit die Landesregierung aufgefordert werden soll, hier alles Mögliche zu unterstützen, was nur irgendwie geht, um landesweit Freifunk zu fördern. Und natürlich bedauerlicherweise die misslungene Wahl von Monika Pieper zur Vizepräsidentin des Landtags. Aber auch das werdet ihr selbstverständlich ja, denke ich mal, aus der Presse mitbekommen haben. Dankeschön. Herzlichen Dank, Dietmar. Hat jemand aus dem Zuhörerraum dazu jetzt eine Frage? Der möge bitte einmal kurz in den Sprechenraum hochrufen. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Jemand meiner Kollegen hat eine Frage? Auch das scheint nicht der Fall. Dann gehen wir weiter. Es scheint also erschöpfend gewesen zu sein, wahrscheinlich aber nicht vollständig. Gut, sei es drum. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und verschwinde wieder nach unten. Danke, Dietmar. Danke. Danke. Dann gehen wir laut Protokoll jetzt einmal kurz an die künftigen Termine, die so anstehen. Sind auch im Protokoll verlinkt, die ganzen Tourdaten für die Freiheit statt Angst Tour. Dann ist am 12.07. ist eine Hanfdemo in München, wofür bereits fleißig die Werbetrommel gerührt wird. Am 22. bzw. 23.08. wird eine LAFO-Fraktionsklausur stattfinden und für den 30.08. ist der DPA angesetzt. Kommen wir zu den Anträgen an den Landesvorstand für die heutige Sitzung. Das betrifft den Bereich Finanzen. Antragsteller ist der Babak Tubis, die Manuela Langer, der Gerald Tübig. Und zwar geht es um die Ticketnummer 144159. Ist jemand der Antragsteller anwesend und möchte den Antrag einmal kurz vorstellen? Ja, Manuela wollte das machen. Sie hat mich heute angerufen, hatte ich gerade ja auch schon erwähnt. Ich habe sie gerade angesimst, ob sie mal eben reinkommt, weil sie wollte da gerne was zu sagen und wollte nicht, dass der so einfach im Umlauf beschlossen oder abgelehnt oder ähnliches wird, weil sie hatte einige Anmerkungen. Ich habe sie gerade mal angetextet, sie möchte doch kommen und sonst machen wir den nächsten Punkt zu lange. Larian kommt. Der Superredakteur ist im Kanal. Ja, sowieso. Ach, ich habe nur gerade die Meldung gesehen, dass jemand reingeschüttet ist. Ah, der Larian. Ja, schieß los. Sorry, ich bin gerade raufgekommen von einer anderen Besprechung. Ich habe einen Antrag, Finanzantrag geschickt für die Gamescom. Wir hatten jetzt diese Woche eine große Besprechung im Mumble. Sehr vieles wird von der Fraktion eingekauft. An der Partei bleiben eigentlich nur die Fächer hängen. Und zwar als Giveaway ein Rundblattfächer, weiß mit orangem Griff, den wir in schwarz bedrucken lassen können, mit unserem Signet. Und da ist es natürlich am günstigsten, wenn man mehr nimmt. Auf der Gamescom werden dieses Jahr wieder über 300.000 Besucher erwartet. Und wir dachten an etwa 2.000, die wir bestellen. Und dementsprechend habe ich einen Finanzantrag eingereicht. Ich kann dazu sagen, von CSD gibt es eine Rückzahlung. Denn wir haben, dadurch, dass wir ja umdisponieren mussten, weniger Kosten gehabt. Über was für eine Summe reden wir da? Die Rückzahlung kann ich leider noch nicht genau sagen. Ich habe noch keine genaue Abrechnung, aber Pi mal dicker Daumen wird es sich irgendwo zwischen 400 und 600 Euro bewegen. Denke ich mal. Eventuell so ein bisschen mehr. Aber nagel mich jetzt nicht drauf fest. Okay, danke für die Info. Die Kollegen hat Fragen. Wie schaut's aus? Naja, also 1100 Euro finde ich auch viel. Auf der anderen Seite haben wir das Budget, das solidarische Wärmemittelbudget, aus dem ich vorziehen würde, das zu bestreiten. Und von daher, ich würde den jetzt so unterstützen, den Antrag. Ich darf vielleicht noch ergänzen, diese Fächer sind aus Plastik, die sind haltbar. Das ist also keine Pappe, die sofort beim ersten Regentropfen kaputt geht. Und wir haben auch im CSD gemerkt, bei der Hitzewelle, die wir hatten, jeder, der einen Fech hatte, wurde beneidet. Und im Allgemeinen ist auf der Gamescom ist auch sehr warm. Die letzten paar Jahre war es zumindest so, dass es ziemlich warm war und die Hallen sind dann sehr heiß und stickig. Die anderen Kollegen dazu? Ich würde mich vollumfänglich dem Stahlraben anschließen. Ja, also wenn das etwas ist, was nicht irgendwie sofort tatsächlich in der nächsten Tonne landet und so weiter, dann ist das nachhaltig und die Leute laufen tatsächlich damit rum, auch nur aufgrund der Funktion. Und also eines Fächers, also ich würde das auch unterstützen. Jo, hauptsächlich auch aus dem Grund, weil es was ist, was länger benutzt werden kann. Das heißt, es macht auch Werbung nach der Gamescom und selbst wenn es nur in einem Mann hinterher noch einer sieht. Ja. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Also erstmal, ich finde es einen relativ hohen Posten. Die Frage ist, ich habe es jetzt gerade noch nicht ganz genau durchgewuselt, habt ihr in dem Antrag irgendwie ein Angebot vorliegen, wo ihr das Ganze herstellen lassen wollt, beziehungsweise ob das auch im zeitlichen Rahmen noch hinhaut? Ich sehe da soweit nichts. Ich hatte zwei Angebote angehängt, über 1500 und über 2000 Stück. Und das wäre bei Giffitz. Okay, dann muss ich mir das mal angucken. Folgender Hintergrund. Ich war letzte Woche erst bei einer Druckerei, weil ich hier auch gerade im Wahlkampfstress hänge und die bieten zum Beispiel Pappfächer an. Das ist eine Druckerei, die auch, ich glaube, für die Füchschenbrauerei ein ähnliches Gimmick quasi auf den Markt geworfen hat. Ich wäre eher ein größerer Freund von Pappfächern anstatt von Plastikfächern. Zumal da eventuell auch bessere Preise rauszuholen sind. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ihr darauf festgenagelt seid, dass das heute durchgeschubst wird. Ich weiß, die Zeit drängt, weil die Gamescom vor der Tür steht, dieses Jahr früher als die letzten Jahre davor. Könnten sich meine Vorstandskollegen darauf einigen, dass wir sagen, okay, wir unterstützen bis 1.100 Euro und ich setze mich morgen mal mit den Druckereien in Verbindung, ob wir da vielleicht was Besseres finden, wo wir eine höhere Stückzahl bekommen könnten dafür. Weil ich finde es schon einen ganzen Batzen für gerade mal 2.000 Stück, was natürlich gerade bei der Besucherzahl eher wenig ist. Ich möchte aber ganz gerne vorhören, was der Dina sagen möchte, der ist nämlich im Sprecherraum. Sehr gerne. Ja, ich wollte zu dem Thema eigentlich nichts sagen. Ich wollte noch einen Nachtrag zu eben liefern, deswegen blende ich mich nochmal eben gerade aus. Ja. Der KV Köln, da habe ich auch 500 Euro auch nochmal dafür beantragt und ich gehe mal davon aus, dass das durchkommt. Bei unseren Verena von insgesamt 1600 Euro, die wir dann zur Verfügung hätten. Was wäre denn mit dieser Pub-Idee, Manuela? Wenn die Dinger stabil sind. Ich hatte extra die Plastikfächer genommen, weil die stabiler sind. Wir haben eben auch über Nachhaltigkeit gesprochen und da war eben die Haltbarkeit das Argument und das ist bei Pappe halt nicht so. Ja, es gibt taschierte Pappe, die ist durchaus wasserfest. Die Frage ist, wie belastbar sie ist. Wenn sie nicht taschiert ist, dann würde ich mit Pappe wirklich sein lassen, denn dann fallen da zwei, drei Regentropfen drauf und das Ding fängt an, sich aufzulösen. Ja, ist richtig. Allerdings frage ich mich natürlich, also ich gehe jetzt auch mal von kaschierten Klatschfächern aus. Also ich habe jetzt hier gerade mal parallel geguckt. Hier habe ich hier eine Druckerei gefunden, die für 3000 Stück 1140 Euro nimmt. Da bewegen wir uns dann schon wieder in etwas anderen Bereichen. Zumal ob jetzt Plastikfächer hin oder her oder Pappe hin oder her, aber ganz ehrlich, meint ihr, die Leute rennen nachher Gamescon mit einem Plastikfächer noch privat rum? Also das ist meiner Meinung nach wirklich ein Artikel, der auch wirklich nur auf der Gamescon verwendet wird, gerade weil es so scheiße heiß ist in den Hallen. Da wie gesagt, wenn ihr sagt, okay, wir brauchen jetzt heute das Go, damit ich morgen bestellen kann, damit es rechtzeitig geliefert wird, dann ist mein Einwurf hier geht. Ansonsten halt mein meine Frage, ob wir uns darauf einigen können, dass ich euch bis morgen noch 2, 3 Angebote rüberkommen lasse für kaschierte Klatschfächer. Wir können das bitte jetzt einfach beschließen. Du setzt dich gleich mit den Leuten zurecht. Und wofür das dann ja ist doch... Also Fächer stimmen wir jetzt ab. Und das Budget. Wäre das für dich in Ordnung? Für mich ja. Wobei die Klatschfächer sind natürlich vom Handling nicht so schön. Ja, Moment. Also Grundfächer sind da besser. Also wir werden jetzt hier nicht besprechen, welche Fächer genau und wie die jetzt sich welchen Griff die haben, sondern wir werden jetzt das Budget für diese Werbeartikel beschließen und was der Markt dann noch im Nachgang mit uns bespricht oder so weiter, das ist eine andere Sache. Um die Stückzahl zu erhöhen oder so weiter. An der E-Mail waren die 2 Angebote so dran. Ich gucke mir die auch nochmal an und wie gesagt, wir beschließen jetzt erstmal das Budget oder nicht. Dann setzen wir uns morgen nochmal in Verbindung, wie es dann in die Bestellung geht. Okay? Super. Meine E-Mail hast du nämlich an. Ja, ich glaube, ich habe sogar deine Telefonnummer. Noch besser. Gut, kommen wir zur Abstimmung. Ich fange mal von unten an. Der Bernd. Dafür. Der Stahlrabe. Dafür. Der Ralf. Dafür. Der Dennis. Dafür. Ich mit Bauchschmerzen auch dafür. Budgetposten? Sekunde. 19, solidarische Werbemittelfinanzierung. Danke. Genau. Wir hatten ja keinen eigenen Budgetposten mehr für die Games. Dann wären wir mit den aktuellen Anträgen an den LAFO eigentlich durch. Dann würde ich jetzt nochmal zu den Umlaufbeschlüssen kommen seit der letzten Sitzung. Würde jetzt einfach nochmal eben kurz runtertexten. Ja. Sollen wir nicht erst sonstige machen, weil wir haben da ja auch noch ein paar Dinge. Und für die Zuhörer dürfte es vielleicht... Also Zuhörer auch im Stream. Entschuldigen bitte. Der DS Love Fox wollte noch was sagen, glaube ich. Ich darf mich bedanken und wieder verabschieden. Ich muss wieder runter in die andere Richtung. Alles klar. Danke dir. Ja, ganz kurz. Ja, schieß los. Ganz kurz, da kriegen meine Fraktionskollegen ja immer die Krise, wenn ich sage ganz kurz, aber es ist tatsächlich kurz. Ihr habt vielleicht auch alle die Ankündigung auf unserer Seite mitbekommen, Podiumsdiskussion nur, ja, ich sag mal, zum Beziehen von Stellung seitens der Regierungschefin Kraft in Zusammenhang mit Vorratsdatenspeicherung. Da hatten wir ja auch so eine denkwürdige Debatte im Rahmen der Aktuellen Stunde, die unter anderem auch von uns beantragt worden war im letzten Plenum. Diese Ankündigung war jetzt nicht einfach nur so, mal machen und mal was sagen, wie es auch in dem Teaser, in diesem Videoteaser angekündigt worden ist. Also da sind wir tatsächlich in der Vorbereitung. Wir haben also jetzt auch, oder ich habe dazu einen Kreis von Podiumsteilnehmern mal auserkoren. Die kann ich jetzt allerdings noch nicht verraten. Da muss erstmal noch nachgefragt werden, ob die Zeit haben. Es soll also noch innerhalb der Sommerpause geschehen. Wahrscheinlich dann gegen Ende der Sommerpause. Das heißt also wahrscheinlich 1. August. August oder 2. Augustwoche. Das müssen wir mal gucken, aber da werde ich euch und hier im Landesverband selbstverständlich offen oder werden wir euch auf dem Laufenden halten. Das nur noch kurz als Info. Danke dir. So, und dann jetzt nochmal meine Frage. Wollt ihr jetzt, dass wir die Umlaufbeschlüsse eben einmal durchgehen? Das sind, wenn ich richtig überblicke, gerade mal 5 Stück. Die sollten relativ schnell runtergehen. Oder wollt ihr in den Bereich Sonstiges? Normalerweise ziehen wir uns nach dem Bereich Sonstiges in den Ö-Teil zurück. Von daher ist es meiner Meinung nach relativ egal, was wir jetzt vorziehen und was nicht. Also, eure Meinung bitte. Sonst würde ich nach Protokoll eigentlich vorgehen wollen. Lies doch einfach durch. Genau, macht die Umlaufbeschlüsse zuerst, weil vielleicht kommen die anderen dann ja noch, die können bei Sonstiges ja auch mitdiskutieren. Gut, genau, alles klar. Also machen wir es ganz kurz. Umlaufbeschlüsse der letzten Sitzung. Ticket 141510, Antragsteller war der Uwe Fischer. Der LV NRW möchte bitte folgendes Budget für den VKV Recklinghausen beschließen. Ein Werbemittelbudget von 1.000 Euro für alle Aktionen bis zum 3. Oktober 2015. Es folgen einzelne Aufstellungen, wofür was gedacht war. Das betraf Kugelschreiber, Feuerzeuge, Piratenluftballons, Modellierballons, das Übliche. Und darunter folgt dann eine Aufzählung an Aktionen, die anstehen insgesamt. Und von der Abstimmung her wurde dieser Antrag angenommen. Dafür waren der Stahlrabe, der Artgerecht, der Bastel, der Ralf und der Packi. Es gab keine Enthaltung und keine Gegenstimme. Kommen wir zum Ticket 142763. Antragsteller Bastel. Vorstand beschließt, die Benutzergruppen des Landesverbands NRW im Wiki wie folgt zu besetzen. Paki Bastel, Thomas Ralf, Manfred Bernd, Marc Daniel Dennis aus der Gruppe Landesvorstand NRW sind zu entfernen. Ich lese jetzt nicht alle vor, aber das sind alte Leute oder ja, die ehemals mit da drin waren, die aber immer noch sich bei uns im Tool, zum Beispiel im Portal befinden. Darüber wurde ebenfalls abgestimmt. Dafür der Bastel, der Dennis, der Paki, der Ralf, der Artgerecht. Es gab keine Gegenstimme und keine Enthaltung. Damit war dieser Antrag ebenfalls angenommen. Kommen wir zum Ticket 143348. Kompensation für defekten Stromerzeuger. Antragsteller war der Stahlrabe. Der Landesvorstand möge beschließen, den von Squampy ausgeliehenen Stromgenerator gegen eine Ausgleichszahlung von 120 Euro von ihm zu übernehmen. Das Gerät geht damit den Eigentum des Landesvorstands NRW hinüber. Zum Hintergrund, der Squampy hatte damals für unter anderem für den CSD und für einige andere Aktionen damals einen Generator besorgt. Der ist schlicht und ergreifend in die Brüche gegangen und wir haben geguckt, dass er dann, oder wir möchten gerne gucken, dass er da einen entsprechenden Ersatz für bekommt und beziehungsweise das Gerät dann in unserem Besitz übergeht. Auch dieser Antrag wurde angenommen von Stahlrabe, Wastel, Paki, Artgerecht und Ralf. Es gab keine Gegenstimmen und keine Enthaltung. Das nächste Ticket, Ticket 142466, Kostenbeteiligung, Rechtsstreit, Kultur, Gut, Essen. Sekunde, jetzt springt mein Bildschirm. Antragsteller war der Hartmut. Antrag. Ich beantrage 300 Euro aus dem Budget des VKV Essen zur Prozesskostenunterstützung für die Initiatoren des Bürgerbegehrens Kulturgut zur Fortführung ihrer Klage gegen die Stadt Essen. Wir Piraten hatten das Bürgerbegehren bereits unterstützt und wollen dieses Engagement durchführen. Ich werde jetzt auch nicht alles vorlesen, aber auch hier dann jetzt einmal kurz zum Abstimmungsergebnis und auf Wunsch der Beisatz ist es einstimmig angenommen worden. Kommen wir zum nächsten Ticket. 143413, Finanzantrag P-Shop, Projekt Wahlkampfshop. Ist ein bisschen diffiziler, würde ich gerne jetzt ein ganz kleines bisschen ausführen. Es geht letztendlich darum, dass der Bund plant, einen Web-to-Print-Shop aufzusetzen für die kommenden Wahlkämpfe. Das ist ein Thema, was wir gleich gerne auch im sonstigen Teil nochmal besprechen würden oder besprechen können, wenn da jemand Fragen hat. Zumal es dazu auch schon einige Diskussionen auf einigen Listen haben. Insgesamt war der Antrag, dass der Landesvorstand sich damit 1.100 Euro dran bitte beteiligen möchte. Und auch dieses Abstimmungsergebnis ist positiv einstimmig beschieden worden. Dann kommen wir zu einem weiteren Ticketantrag. Das ist die 143678. Antragsteller war der Bastel. Der Vorstand beschließt, den Wir die Piraten NRW unterstützen, die Freiheit statt Angst Demo in Münster mit zu unterstützen. Auch dieser ist angenommen worden. Das betrifft allerdings keine Summe, sondern wir sind einfach nur unterstützen und wir sind einfach nur Unterstützer und rufen dazu auf, sich aktiv daran zu beteiligen. Kommen wir zum nächsten Kit, die 143893, Antragsteller Lynn Rohr. Wir beantragen die Summe als Budget für Freifunkrouter zum Ausstatten von Flüchtlingsunterkünften. Es geht um eine Summe von 300 Euro. Dieser Antrag ist einstimmig abgelehnt worden. Wenn wir eine Ablehnung machen, es steht eine Anmerkung mit drin, hat einfach den Hintergrund, wir haben eine ganz klare Vorgabe, wofür Parteiengelder ausgegeben werden dürfen. Und Freifunk ist leider, auch wenn es uns parteilich sehr, sehr dienlich ist, dürfen wir nicht direkt einfach da Gelder reinschließen. Wenn man eine gemeinsame Klamotte rausmachen würde, kann man das machen. Aber wir dürfen nicht einfach aus Parteiengeldern Freifunkrouter kaufen. So sehr mir das selber ein Thema ist, was mir am Herzen liegt, dürfen schlicht und ergreifend nicht. Und daher waren die Gegenstimmen auch hier einheitlich. Das wären dann auch sämtliche Umlaufbeschlüsse gewesen. Und damit kommen wir jetzt zum Bereich Sonstiges. Bevor ich jetzt noch mit einem Teil anfange, habt ihr Fragen, habt ihr Themen, die euch unter den Nägeln brennen, bitte jetzt in den Sprechraum, beziehungsweise ich lasse meinen Kollegen den Vortritt. Hallo Paki. Entschuldigt die Verspätung. Hallo Paki. Ich habe im Sprechenraum, sehe ich den Dietmar und Flo. Ich habe jetzt leider nicht gesehen, wer zuerst hochgehüpft ist. Ich würde jetzt einfach Flo den Vortritt geben, weil Dietmar schon zweimal dran war. Ist das okay? Ja, ja, ist das vollkommen okay. Moin. Ich habe mal eine Frage. Ich habe mal eine Frage noch zu der Freifunksache. Und zwar, unter welchen Umständen wäre das denn möglich, die Router zu finanzieren? Bitte, was nochmal? Ich habe dich nicht ganz verstehen können, entschuldige. Unter welchen Umständen es möglich wäre, die Router zu finden? Also könnte man zum Beispiel hingehen und da einen Piratenaufkleber auf den Router drauf tun oder so? Also so ein Signet-Aufkleber oder was für Möglichkeiten seht ihr da? Also ich persönlich habe gesagt, ein Aufkleber, der bringt ja nichts, denn der Router, der hängt irgendwo, den guckt keiner an. Wenn du dich jetzt einloggen würdest in das Freifunknetz und da würde beim Einloggen dann stehen, Freifunk sponsert bei Piratenpartei oder sowas, fände ich das total toll, weil dann kommen wir auch wieder in die Wahrnehmung rein. Aber auch zu sagen, naja, da gab es ja einen Zeitungsartikel, da wurde darüber berichtet, dass die Piraten auch was damit zu tun haben, das finde ich schwierig, das reicht eigentlich nicht. Also das Geld soll ja für die politische Willensbildung dienen. Und wie der Marc auch schon gesagt hat, wenn man da eine gemeinsame Aktion draus macht, wenn der Freifunk sagen würde, okay, wir machen jetzt mit der Piratenpartei zusammen eine Aktion und stellen Router auf, das tun die in der Regel aber nicht, weil die unpolitisch sind. Das ist das Problem daran. Genau, das ist die Problematik. Ich habe es ja hier in Meerbusch auch. Und ja, alles, was hier von Piraten eigentlich an Routern aufgebaut wurde, das ist eigentlich alles privat vorfinanziert worden und durch Spenden zusammengekommen. Ja, und wir können halt auch nicht mal eben einfach so dem Freifunk jetzt Sachen spenden, denn das wäre es nichts anderes. Also ich sehe da leider keine Möglichkeit als Partei, dass wir da direkt die Erlaubnis geben können, Router einzukaufen. Genauso wenig, wie wir das in der Vergangenheit eigentlich auch tun konnten, wenn es darum ging, Flyer für den Freifunk zu drucken, wenn da nicht irgendwo Piraten drauf stand. Soweit ich weiß, hat in Berlin, ich glaube der Alex Morlang war das mal, angefangen da in der Richtung was zu programmieren. Dass da so eine, keine Ahnung, Werbeseite oder sowas vorgeschaltet ist. Möchte sich mit dem vielleicht mal jemand kurz schließen? Die Möglichkeit gibt es mit Sicherheit. In der Regel sieht es aber so aus, dass ja unsere ganzen Freifunk-Router hier auch der Domäne Rheinufer zum Beispiel angeschlossen sind oder generell am Freifunk Rheinland dranhängen. Und da will man eigentlich explizit nicht, dass irgendwelche Sachen vorgeschaltet werden. Also da wäre eigentlich eher mein erster Ansprechpartner der Che Guevara, der ja auch bei uns in der Partei ist und der auch gleichzeitig Vorstandsvorsitzender vom Freifunk ist. Ich könnte eher versuchen, dass ihr euch da mal vernetzt. Vielleicht sieht er da eine Möglichkeit. Ich sehe die zum jetzigen Zeitpunkt gerade leider nicht. Okay. Also das, was Leto da gerade schreibt im Chat, natürlich, wir Piraten, wir machen ja an jeder Ecke und an jeder Stelle machen wir Werbung für den Freifunk. Wir unterstützen das auch. Wir können auch zu Spenden aufrufen. Wir können sagen, liebe Leute, Freifunk ist ein Riesending. Spendet dafür. Dann gehen die Spenden beim Freifunk e.V. ein. Aber wenn die Spenden bei uns eingehen, dann sind das Parteimittel und die Parteimittel dürfen dann nicht weiter in den Freifunk e.V. fließen. Das ist das Problem daran. Also, der Hintergrund daran ist auch noch folgender. Das hat ja steuerliche Auswirkungen. Das heißt, wenn jemand für eine Partei spendet, wird das steuerlich ganz anders behandelt, als wenn er für einen e.V., auch wenn er gemeinnützig ist, spendet. Das heißt, man muss da sehr aufpassen, dass man dieses auseinanderhält. Gut, dann ist jetzt der Dietmar dran. Ja, dankeschön. Ich will mal versuchen, ob ich vielleicht ein bei euch bzw. Daniel Stahlrabe bei dir jetzt liegendes Ticket in Zusammenhang mit diesem inzwischen sehr kontrovers auf diversen Listen diskutierten Root-Antrag PP009 erledigt bekommen kann. Warte mal kurz. Das wäre ja das nächste Thema auf dem Thema Sonstiges. Ja, ist richtig, ja. Marc, also wenn wir soweit sind, dann ja. Ja, von mir aus nächstes Thema. Können wir machen. Der Bauer Jupp war aber auch noch da. Ich weiß nicht. Bauer Jupp, wolltest du noch was zum Freifunk sagen? Ja, ich wollte anmerken, bei der Freifunk Gronau, der war zwar auch Anfang sehr reserviert, aber die bestehen mittlerweile zu 100% aus Piraten und die machen auch eigentlich alles zusammen. Also wenn da Freifunk auftaucht, das ist immer auch eine Piratenaktion. Also so abstoßen sind die dem nicht gegenüber. Wollte ich nur mal anmerken. Nein, es geht nicht darum, dass die Freifunker Piraten abstoßend finden. Generell sieht es halt so aus, klar, gerade wenn regional ist es, bei uns im Meerbusch ist es auch nicht viel anders. Das meiste über Freifunk wird auch über die Piraten gemacht. Das ist so, wir werden auch in der Öffentlichkeit, werden wir auch ganz klar damit identifiziert. Nicht nur in den einzelnen Städten, sondern auch auf Landesebene. Wenn Fragen zu Freifunk kommen, dann trudeln bei uns Mails an den Landesvorstand ein. Wir werden auch damit verbunden. Das Problem ist einfach, hier geht es um materielle Dinge, die aus Parteiengeldern bezahlt werden sollen. Und letztendlich finanzieren wir uns als Partei aus Mitgliedsbeiträgen, aus Spenden und aus Parteienfinanzierung. Und die Parteienfinanzierung darf nicht dazu dienen, dass wir für einen Verein irgendwelche Router kaufen. Das ist einfach das Problem, was wir dabei haben. Okay, was, wenn man einfach stumpf Router nimmt, die halt keine Firmen wieder haben? dass jemand dabei liegt oder so? Bitte was? Ich hab kein Wort verstanden. Router ohne Firmware. Das Problem ist, du kriegst das nicht so Meinungsbildung. Das ist einfach der Hintergrund des Ganzen. Also, was für mich ein Zwischending wäre, wo ich sagen würde, okay, da kann ich was mit leben, wenn jetzt irgendein Kreisverband ein ständiges Büro unterhält, was sie aus eigenen Mitteln finanzieren. Ich rede jetzt hier bewusst nicht über Wahlkampfbüros, die von einem Landtagsabgeordneten finanziert werden oder von irgendwelchen Fraktionen. Da könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, okay, als Ausstattung damit da rein kann man das eventuell machen. Aber ansonsten sehe ich da momentan leider keine Mittel und Wege. Ich rede da gerne mal mit dem Che Guevara drüber, ob der da Möglichkeiten sieht, aber ich kann es mir an der jetzigen Stelle momentan nicht vorstellen. Okay. Also meine Bitte an Low wäre, ich rede mal mit dem Che Guevara, sondern bringen wir den Antrag nochmal ein. Dann sind wir, da ich jetzt keinen mehr im Sprecherraum sehe zu dem Thema, durch mit dem Thema Freifunk und möchte den Dietmann an jetzt nochmal zu bitten. Ich danke dir, mein Lieber, und möchte nochmal auf diesen Root-Antrag PP009 zurückkommen. Das Anliegen, warum ich das auch oder meine Stellungnahme oder mein Statement dazu auch an den Vorstand NRW Landesverband geschickt habe oder direkt angesprochen habe, hängt natürlich ganz klar mit der auf der Seite 1 unserer Bundeswebsite prominent hingewiesenen Artikel vor einer Flaschenpost zusammen. Wir wissen ja, dieser Antrag wird auf wahrscheinlich allen Leitlisten, Mailinglisten von Ron und Thomas aus Bayern heftigst beworben. Auch die Möglichkeit, dort in irgendeiner Form im Pad mitzuwirken. Fakt ist aber, es steht nun mal auf unserer Bundeswebsite eine ziemlich klare Aussage, die nicht zwingend von unserem Parteiprogramm gedeckt ist. Und ich halte es ehrlich gesagt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass hier ein Positionspapier, also ein sonstiger Antrag, noch ja in der Schwebe ist, möchte ich mal sagen, für den kommenden Bundesparteitag, für einigermaßen befremdlich, wenn auf diese Art und Weise Aussagen, die eventuell mal so beschlossen werden könnten, bereits derart prominent auf der Hauptseite unserer Partei beworben werden, im Sinne von, seht her, das ist es und so wie es da steht, ist es. Die Tatsache, dass man sich den Flaschenpostartikel dann, wenn man auf den Link klickt, anschauen kann, ist zwar eine feine Sache, aber auch darin ist nirgendwo davon die Rede, dass es sich bei diesen dort tätigten Aussagen und Feststellungen um einen Antragsinhalt handelt, der gegebenenfalls noch der weiteren Ausarbeitung zugeführt werden soll, sondern hier wird ganz klar mit sehr stringenten und klaren Aussagen Aussage für die Partei gemacht. Und mich würde an dieser Stelle interessieren, ob und gegebenenfalls wie jetzt von Seiten des Landesverbands, sprich des Vorstands, gegebenenfalls in ja, ich sag mal, bilateraler oder sonstiger Kommunikationsart mit dem Bundesvorstand oder von mir aus auch mit dem Team, das die Bundeswebsite betreut, umgegangen wird, um derartiges auch im Interesse des Landesverbands, denn da gibt es ja nur auch einige Mitglieder des Landesverbands, die sich jetzt in dem Zusammenhang schon auf der Mailingliste außerordentlich negativ bezüglich derartiger Vorgehensweise geäußert haben, ohne mich selbst dabei zu nennen. Ja, da hätte ich ganz einfach gerne mal eine Meinung von euch aus dem Landesvorstand gehört, wie man gegebenenfalls damit umgeht. Denn die Sache wäre ja, und ihr kennt mich, ich bin also weiß Gott nicht der Typ, der jetzt hier irgendwie Streit sucht oder was, aber theoretisch ist also eine solche Sache auch durchaus für den Schiedsgericht justiziabel. Denn so, meine Herren, meine ich, geht's nicht. Also auch wir als Landesverband, meine ich, müssen uns das nicht ohne weiteres gefallen lassen, dass die Piratenpartei insgesamt, und da gehören wir ja nun mal zu, mit den dort getätigten Aussagen überfahren lassen. Zwar ist in dem PET zum Beispiel die Rede gewesen, beziehungsweise nein, im Antragsentwurf selber, wir lehnen zum Beispiel ein Recht auf Vergessen ab. Ja, ein absoluter Wahnsinn. Das ist jetzt in der Zwischenzeit wieder geändert worden im PET, auf meinen Hinweis, dass das ja wohl sehr weit hergeholt ist und einfach nicht mit unserem Parteiprogramm kompatibel ist. Das ganze Gegenteil ist nämlich der Fall. Und da sind auch noch viele andere Aussagen im Antrag selber, wie aber auch in dem verlinkten Flaschenpostartikel drin. Und da hätte ich ganz gerne einfach hilfesuchend mal vom Landesvorstand gehört, wie ihr gedenkt oder wie wir gemeinsam von mir aus gedenken, in diesem Zusammenhang gegebenenfalls aktiv zu werden. Also da du mich ja direkt angesprochen hast, auch vorhin, ich war ja der, eine Rückfrage gestellt hat. Ich habe das jetzt gerade mal aufgemacht und das ist jetzt relativ weit unten oder in der Mitte der Piratenpartei als Lesehinweis. Das ist, also für mich sieht ein Lesehinweis wirklich aus wie ein, ja, wie ein journalistischer Beitrag, der jetzt nicht zwingend als Kernaussage der Partei zu verstehen ist. Finde ich schwierig. Inhaltlich stimme ich mit dir sehr weit überein, was du auch vorhin noch auf der Liste geschrieben hast. Ja, aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt, da, wie du sagst, Streit anzufangen. Keine Ahnung. Naja, also ich sehe das irgendwie nicht ganz unten. Wenn ich die Seite aufmache, ist dieser Lesehinweis oben rechts in der Ecke unterhalb des des Laufbanners. Ja, da steht in der Tat Lesehinweis. Jetzt will ich nicht auf AGB und Kleingedrucktes rekurrieren. Aber da steht einfach Piratenpartei als Partei des digitalen Wandels. Da ist ja zunächst mal grundsätzlich nichts dran auszusetzen. Das ist ja gerade die Verlinkung dann auf den Flaschenpostartikel und darunter steht dann Fortschritt ist, was Arbeit abschafft. Insgesamt geht es um einen Antrag, der noch nicht mal ordnungsgemäß gestellt zu sein scheint. So, und das ist doch ein Vorgang, den müssten wir im Prinzip auch allen Mitgliedern zugänglich machen, möglicherweise, das hat ja auch eventuell Reflexwirkung auf den Landesverband, derartige Protektion oder derartige Bewerbung von Anträgen. Ich hatte das mal so sehr lax auf der Liste geäußert, ich sage, machen wir es jetzt mit allen Anträgen so, dass die also auf irgendeiner Webseite der Partei, nicht irgendeiner, sondern der Hauptwebseite beworben werden, am Ende dann vielleicht sogar, weil jemand auf die Idee kommt, künftig auf der ersten Seite des Landesverbands. Das heißt also, dass Anträge beworben werden, egal ob die gut, schlecht, wie die sind, was die beinhalten und. Also da weiß ich nicht. Gut, wenn ihr sagt von Seiten des Vorstands, wir machen da nichts, ist das eine klare Aussage, da kann ich mit leben. Deswegen frage ich einfach nach, wie eure Meinung, so ihr die denn schon im Vorstand insgesamt vielleicht gefasst habt, ist. Und wenn ich Daniel höre, klar, ich bin ja auch im Prinzip bei dir, dass man vielleicht nicht allzu das Ding nicht allzu hoch aufhängen sollte oder muss. Aber ich weiß auch aus Gesprächen mit anderen, dass denen das durchaus ein Dorn im Auge ist. Darf ich da mal reingrätschen als Pressemensch? Geht los. Ja, klar. Es gibt da eine ganz einfache Möglichkeit. Ich wusste nicht, dass das Ding da draufsteht. Ich weiß nicht, wer es da hingestellt hat auf die Bundesseite. Es ist aber ganz einfach, wenn ihr mich ansprecht, dann werde ich die Kollegen informieren und bitten, dass sie das Ding runternehmen. Das ist für mich ein Anruf. Also das ist ein total nettes Angebot. Jetzt ist aber die Frage natürlich, der DS Lawfox möchte jetzt eigentlich auch eine Positionierung von uns haben. Und wenn wir sagen, ja, nehmen wir das Ding runter, ist das ja auch eine Positionierung. Und wenn wir uns positionieren, dann sollten wir das zumindest hinreichend diskutieren und das auch begründen. Jetzt weiß ich aus der Vergangenheit, dass auch auf der Startseite die Piratenpartei, ich sag mal, Kommentare standen, die auch meiner Meinung nach auch nicht im weitesten Sinne vom Grundsatzprogramm abgedeckt waren. Und das haben wir auch so hingenommen. Ist die Frage, ob das nicht von der Meinungsfreiheit abgedeckt ist. In diesem Falle ist es natürlich schwierig, da gebe ich dir recht, Dietmar. Das ist ja im Prinzip eine direkte Werbung für einen noch nicht abgestimmten Antrag. Ja, das sehe ich da auch kritisch. Ansonsten, wenn es nur ein Flaschenpostartikel wäre, dann ist das eben eine persönliche Meinungsäußerung von irgendjemandem, der das journalistisch verarbeitet, das Thema. Damit könnte man leben. Also, was würdest du denn von uns erwarten? Ja, ich sehe das auch so, könnte man leben. Wir haben aber hier eine aus dem gesamten Kontext, der gesamten Konnotation, die hergestellt worden ist in den letzten Tagen, eine völlig andere Situation. Wir haben eben die Situation, dass ein Positionspapierantrag quer durch Piraten Deutschland, sage ich jetzt mal, beworben wird, vorgestellt wird. Es wird darum, ich nenne das jetzt einfach mal abwertend, mag das klingen, salopp rumgeschwurbelt, warum, wieso, weshalb das gemacht wird und warum es so gemacht wird und nicht anders. Und es regt sich Unmut, ja, auch es regt sich einfach Unmut, auch in der sogenannten Basis, dass sich andere möglicherweise zurückgestellt fühlen, weil sie vielleicht nicht den Draht haben in die Presseabteilung. Time, ich danke dir für den Hinweis. Ich weiß nicht, du scheinst offenbar über die, ich nenne das jetzt mal so flapsig, die Macht zu verfügen, das zu tun. Das weiß ich nicht, wie da die nennen das mal hierarchischen Stränge laufen, wer dann bestimmt, was auf der Webseite erscheint oder nicht. Aktuell, wer das da ist. Und es muss ja dazu auch in irgendeiner Form einen Abstimmungsprozess innerhalb, nehme ich mal an, des Presseteams oder des Webseitenteams gegeben haben. Wieso, weshalb, warum das jetzt ausgerechnet da ist. Also ja, weil nicht alle Flaschenpostartikel werden auf diese Art und Weise dort präsentiert. Hast du völlig recht. Das Presseteam selber wird ja umstrukturiert. Wir sind seit, ich würde jetzt mal sagen, 6, 7, 8 Wochen oder so für die Texte verantwortlich, die als Pressemitteilung erscheinen oder die wir als Blogbeiträge weitergeben. Diesen Beitrag habe ich vorher nie gesehen und den haben wir auch in unserem Team nicht besprochen. Deshalb kann ich ja dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, wer den da hingesetzt hat. Ich kann aber sofort anmerken, dass wir den da bitte runternehmen. Das würde ich jetzt gleich per Mail machen, wenn ihr der Ansicht seid, soll da nicht stehen. Ich habe diesen Beitrag vorher nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich mit der Webseite sonst nichts zu tun habe, außer Texte wie jetzt von Simone oder so fertig zu machen, dass sie veröffentlicht werden können. Aber natürlich kann man einen solchen Text auch von einer Seite entfernen. Die Kommentarfunktion, die angesprochen wurde, war früher relativ lax gehandhabt. Das wird jetzt auch anders gemacht. Nee, ich meinte nicht die Kommentarfunktion, sondern wenn ein Artikel als Kommentar gekennzeichnet ist, dann ist klar, dass es sich um eine persönliche Meinung handelt und nicht um die Parteimeinung. Ja, aber das kommt eben trotz der Überschrift Lesehinweis ein bisschen anders daher. Ich bin ja nun wirklich ein Fan der Flaschenpost. Ich habe ja da selber auch schon veröffentlicht, mit anderen auch teilweise gemeinsam. Ist überhaupt kein Ding. Ja, ich finde es auch gut und die Flaschenpost soll auch solche Dinge machen. Also da will ich inhaltlich gar nicht reinreden. Inhaltliche Kontroverse tragen wir durchaus, gerade was Anträge angeht, woanders aus. Aber eben der Aufhänger-Time, und ich danke dir nochmals an der Stelle, vielleicht besprich, ich will nicht sagen, mach es einfach, und der Vorstand hier des Landesverbands wird auch nicht sagen, mach das. Ich wäre schon einfach dafür, wenn du vielleicht diese Anregung mit rausnehmen könntest, das innerhalb des Teams, in dem du ja offenbar bist, einmal kurz besprichst, oder wenn du selber der Auffassung bist, das sollte eigentlich besser so nicht sein, natürlich dann von dir tätig wirst. Wie gesagt, also nicht, was ich sage, soll so geschehen, Gottes Willen. Deswegen, ich habe nur auch auf Listen meine Meinung dazu kundgetan. Ich bin halt der Auffassung, dass das nicht gut ist, auch was Reflexwirkungen an anderer Stelle angeht. Und da kommt eben doch hinzu, dass wegen der Bewerbung des Antrags selber, der nämlich genau diesen Inhalt des Flaschenpostartikels trifft und umgekehrt, die Meinungen sehr stark auseinandergehen, ob sowas überhaupt geht, ob so ein Antrag überhaupt geht, ob da überhaupt eine Programmveränderung stattfinden soll und, und. Das ist also inhaltlich, programmatisch, Bezug nimmt auf alles, was innerhalb der Piraten, Partei an Programmatik besteht, sehr kontrovers. Ich möchte jetzt keine Kommentare von anderen Mitgliedern hier nennen, also jedenfalls nicht in der Breite. Es gab nur einen Kommentar, der da sagt, um Gottes Willen. Dietmar, kannst du ein bisschen zum Punkt kommen, weil wir Also wie gesagt, ich würde gerne mal ich jetzt zum Punkt, Time. Ich danke dir nochmal, und wenn du das vielleicht einmal kurz in deinem Team besprichst oder in dem die Webseite betreut. Vielleicht bedarf es da auch noch einer Abstimmung mit dem Bundesvorstand, das kann ich nicht beurteilen. Ich persönlich wäre, mir wäre wohler, wenn das Ding darunter wäre. Ja, und wir haben noch zwei Wortmeldungen, einmal von Bernd und einmal von Paki. Ja, ich lasse selbstverständlich meinem Vorsitzenden den Vortritt. Ach Quatsch, du hast dich zuerst gemeldet. Nee, los, mach. Also ich habe mir die beiden Artikel jetzt mal angeguckt. Ich habe ein paar Sachen dazu zu sagen. Was mich zuerst mal an diesem kleinen Plakat stört, ist, dass da drunter steht Piratenpartei, die Partei des digitalen Wandels. Das ist letztendlich quasi wie so ein Kampagnendesign. Mutet es an, als wäre das eben ein Wahlplakat von uns. Das kann man mal machen bei einem Artikel, wenn das allerdings verquickt wird mit so einem Antrag, dann kann ich die Aufregung darüber so ein bisschen verstehen. Jetzt habe ich mal beide Anträge, beziehungsweise beide Texte nebeneinander getan und die unterscheiden sich. Also der Artikel, der da mit von Stefan, Ron und Thomas entwickelt wurde, ist gewissermaßen so eine Art Meinungsaussage, das kann man schon machen als Artikel. Dieses Positionspapier wiederum ist überhaupt kein Positionspapier. Also ich verstehe den ganzen Antrag nicht ganz. Und da jetzt zu sagen, das ist ein Gutantrag oder ein Leitantrag, was auch immer, ich sehe den sowieso als modulare Präambel und der gehört, wenn überhaupt, ins Grundsatzprogramm. Und mir entzieht sich irgendwie diese Behauptung, die Dietmar da jetzt aufstellt, das wären die gleichen Sachen. Das sehe ich nicht. Das sind unterschiedliche Artikel. Ich greife jetzt an der Stelle einfach mal kurz ein, weil ich hier ein bisschen die Leitung habe heute. Du bist natürlich gleich dran, Bernd. Ich würde euch nur bitten, dass wir jetzt nicht anfangen, über den Antrag selber zu diskutieren. Das tendiert mir gerade so ein bisschen dahin. Dafür ist die Vorstandssitzung nicht da. Das einmal kurz zur Erinnerung. Was da für Lösungsmöglichkeiten sind, sage ich nachher gerne was zu. Aber Paki, wenn du jetzt sonst nichts mehr hast, es sei denn, du willst den Antrag ausdiskutieren, würde ich sagen, Bernd ist an der Reihe. Ich will dazu mal ergänzen, ich würde jetzt nicht anfangen, als Landesvorstand der Pressearbeit auf Bundesebene in irgendeiner Form da rein zu grätschen, sondern die merken schon selber, wenn das umstritten ist und tauschen da irgendwas aus. Also da halte ich die für durchaus kompetent genug, als dass wir da jetzt nicht irgendwie unseren Einfluss geltend machen müssen. Das ist wirklich nicht unsere Aufgabe. Danke. Bernd? Naja, also ich denke schon, dass unsere Aufgabe ist, zumindest sich darüber mal Gedanken zu machen und möglicherweise auch zu einer vielleicht auch gemeinsamen Meinung an sich zu kommen. Ich kann den DS Lawfox da voll verstehen. Ich sehe auch die Gefahren und die Tendenzen, die dahinter stecken. Ich habe selber ja auch den Vortrag auf der Marina gesehen von den Kollegen und war da schon sehr bestürzt. Und auch das Ganze als Positionspapier auf, was ich sehr gefährlich finde. Ich finde, das deutet auch in die falsche Richtung, wenn das da auf der Bundeswebseite relativ prominent steht. Insoweit kann ich da diese Haltung und diese Ansicht vollständig nachvollziehen. Ich würde eher dazu tendieren mit meinen Vorstandskollegen, dass man sich da mal vielleicht nachher in Ötal oder so zumindest mal noch 5 Minuten eine Meinung vielleicht drüber bildet. Ansonsten ist hier eigentlich auch alles schon gesagt worden. Gut, dann würde ich gerne was dazu sagen. Ich hatte mich vorhin auch noch gemeldet. Ich sehe, Schreibi ist auch noch drin. Du bist dann danach dran. Aber ich möchte wirklich bitten darum, dass wir die Diskussion kurz halten. 2 Dinge. Ja, ich kann die Probleme verstehen, die gesehen werden, wenn es auf der Startseite steht. Meine Bitte Nummer 1, Time Codex, du rufst da bitte keinen an, um da irgendwas runterzunehmen. Das ist nicht unsere Aufgabe hier. Und ich möchte auch gar nicht, dass der Anschein erweckt wird, nur weil jemand Probleme mit einem Artikel hat, der auf der Bundeswebseite steht und nur weil einer aus dem Presseteam bei uns da mit im Bundesteam was mit zu tun hat, dass wir die Macht haben, da einfach mal so Dinge zu löschen. Das möchte ich gar nicht erst anfangen. Man kann es kritisch anmerken, das kann man gerne tun. Erste Ansprechstelle für solche Bereiche ist aber eigentlich der Bund. Daher ganz kurz nur Rückfrage, Dietmar, ist da der Bund schon drauf angesprochen worden? Erstens, Teil, ich wusste nicht, dass du Time Codex bist. Hallo Jürgen. Hi. Und ich teile Artgerechts Meinung insofern, habe ich auch gar nicht gewollt. Im Gegenteil, ich habe ja eben gesagt, bitte im Team der Bundespresse von mir aus, der Website, gegebenenfalls auch eine Rücksprache mit dem Bufo. Ja, der Bufo ist genauso eingebunden wie ihr, nämlich genau mit derselben E-Mail, wo ihr auch das Ticket von habt. Und von mir aus könnt ihr aufgrund der Diskussion auch mit der Inaussichtstellung, das vielleicht im nicht öffentlichen Kreis noch einmal kurz durchdiskutieren, das Ticket aus meiner Sicht, zumindest was mich betrifft, schließen. Danke. Danke dir. Das geht eigentlich so auch in die Richtung, in die ich da halt sehe. Ich sehe auch nicht ein, warum wir jetzt den Antrag, also nicht deinen Antrag, sondern diesen Wutantrag da jetzt nochmal intern im Menüteil diskutieren sollen. Das in eine völlig falsche Richtung gehen. Ich ziehe es zurück, vergessen, streichen aus dem Protokoll. Ich denke mal, es geht einfach darum, wir merken, okay, da kommt ein bisschen Widerstand hier aus NRW. ich kann nachvollziehen, dass man das als fehlplatziert ansieht. Ob ich das jetzt so teile oder nicht, bleibt jetzt dahingestellt. Wir können die Bedenken aber gerne an den BUFO weitergeben. Mehr können wir da jetzt eigentlich nicht machen. Also wir werden da jetzt auch nicht auf die Barrikaden laufen, denke ich mal. Genau. Wir haben ja auch kein Vetorecht. Es geht ja nicht um irgendeinen Antrag oder sowas. Wir können einfach darum bitten, dass es mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gemacht wird und dass man die Bedenken mitnimmt. Und dabei sollten wir es belassen. Guter Vorschlag, toll, top. Plus eins, wie man so schön sagt. Dankeschön. Schreibi, hast du noch einen draufzusetzen oder mir aufs Maul zu hauen dafür? Nee, die NÖ-Debatte hat schon verlegt, dankenswerterweise. Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Ich habe es ja zurückgenommen, hallo. Ja, ich weiß doch, ist doch gut, ich peitsche dich hinterher aus. Ich bin ein bisschen schockiert. Ehrlich gesagt, wird mit diesem Antrag genau Bundespolitik gemacht. Und zwar hauptsächlich vom LV Bayern. Das heißt, wir haben hier zwei. Wir möchten hier nicht. Nein, willst du Politik machen oder willst du rumeiern? Das ist doch der Punkt. Jetzt haben wir ein Politikum, jetzt haben wir die grundsätzliche Ausrichtung der Partei und ihr sagt, nee, wollen wir nicht. Ja, dann verwaltet, aber dann klemmt euch auch jede Form von Politik. Nochmal, Schreibi, es geht hier, wir sind hier in der Vorstandssitzung, jetzt hier nicht gerade in der allgemeinen Diskussionsrunde, wir haben einfach noch ein paar andere Sachen auf der Kappe. Wir können da nachher auch gerne noch breit drüber diskutieren, aber hier geht's jetzt um, oder hier ging's um einen konkreten Antrag vom Dietmar und den mussten wir jetzt irgendwie abhandeln. Ich würde es jetzt ungern an dieser Stelle zu diesem Antrag ausufern lassen, weil wir da mit Sicherheit stundenlang drüber sprechen können, wir aber mit Sicherheit auch noch ein, zwei andere Dinge auf dem Schirm haben. Wir können da nachher gerne noch drüber diskutieren mit allem drum und dran. Ich würde noch ganz gerne noch ein bisschen gucken, ob noch andere Sachen auf dem Schirm sind, bevor wir uns da bis tief in die Nacht rein verlieren, wenn das für dich okay ist. Ja, mach's mal. Okay, dann später. Hat noch jemand etwas im Bereich Sonstiges? Ansonsten hätte ich jetzt zwei Sachen, die ich ganz gerne an der Stelle anmerken würde. Die merkt ihr erstmal an und danach kommen, sagen wir vielleicht was. Bitte was? Entschuldige? Mach deine Dinge erstmal. Okay, das sind zwei Dinge und zwar, das eine habe ich vorhin schon angesprochen, als es um die Umlaufbeschlüsse ging, weil das auch auf einigen Listen ein bisschen zu Unmut geführt hat. Da möchte ich ein bisschen was zu erklären. Es gibt ja diesen Finanzantrag vom BUFO, dass sich die LVs und ich habe gesehen, auch einige KVs haben sich da bereits dran beteiligt. Das angedacht ist, eine Web-to-Print-Lösung für die Bundespartei einzurichten. Da wollte ich mal ein bisschen Diskussionsstoff rausnehmen, weil es dann so hieß, oh, und jetzt hat dann wieder jeder die Möglichkeit, da Nazi-Plakate einzustellen und zu entwerfen und sich als Piratenpartei auszugeben. Also das sind so einige Dinge, die aufgekommen sind. Oder uns werden da ja alle Möglichkeiten der Individualisierung genommen. Das wollte ich nach Möglichkeit einmal kurz ausräumen, beziehungsweise wenn da überhaupt Bedarf ist, ein bisschen erklären, was Web2Print ist, was das für die zukünftigen Wahlkämpfe für uns bedeutet. Sollte da jetzt kein dringender Redebedarf sein, würde ich einfach darum bitten, dass wir sagen, okay, wir warten jetzt die ersten Lösungen ab. Das wird auf dem Bundesparteitag auch vorgestellt, das System. Ich von meiner Warte auch aus dem Bereich Design kann sagen, wir profitieren eigentlich alle davon. Es sei denn, jemand hat da jetzt gerade dringende Anfragen zu dem Web2Print. Das scheint nicht der Fall. Sehr schön. Und dann komme ich zu meinem letzten Punkt. Und das ist eigentlich ein recht wichtiger Punkt und geht eigentlich auch den gesamten Landesverband an. Wir möchten euch an dieser Stelle mitteilen, und das können wir hier, glaube ich, auch ruhigen Gewissens tun, da sie es selber auf einigen Listen geschrieben hat und auch auf Twitter bereits verkündigt hat, dass die Susanne, unsere Datenschutzbeauftragte, letzte Woche aus der Partei ausgetreten ist. Und somit auch der Posten des Datenschutzbeauftragten zurzeit vakant ist. Wir sind laut Bundesdatenschutzgesetz dazu verpflichtet, innerhalb eines Monats einen Nachfolger zu benennen. Und wir werden uns heute im Endteil nochmal endgültig über den Ausschreibungstext beraten und dass die Ausschreibung für einen neuen Datenschutzbeauftragten nach Möglichkeit noch heute, allerspätestens morgen, online zu stellen. Ihre Mailadresse ist jetzt noch nicht gelöscht, sie ist aber auch noch erreichbar. Sie wird aber jetzt momentan keine Datenschutzdinge in dem Sinne jetzt natürlich mehr für uns erledigen. Ich bedanke mich, auch wenn sie jetzt gerade leider nicht anwesend ist, ich bedanke mich sehr für die Arbeit, die Susanne geleistet hat. Sie hat einiges von der sehr, sehr professionellen Seite angegangen. Für den einen oder anderen aus der Basis auch vielleicht mal etwas zu professionell. Sie hat sich da aber wirklich reingekniet. Ja, und eigentlich hätte sie auf dem nächsten LPT einen Blumenstrauß gekriegt. Das klappt jetzt leider nicht. Daher gebe ich ihr den mal momentan per Audiodatei. Danke, liebe Susanne. Und wir hoffen, dass wir zunächst schnellstmöglichen Zeitpunkt wieder einen neuen Datenschutzbeauftragten finden, der dann ihre Arbeit fortführen wird. Herzlichen Dank. Möchte dazu jemand etwas sagen? Ich möchte mich auch bei Susanne sehr herzlich bedanken. Ich habe sie auch schon angeschrieben, habe auch schon mit ihr vereinbart, dass wir noch telefonieren am Ende und lass mir dann auch nochmal erklären, was ihre Beweggründe waren. Ja, find's sehr schade. Hat noch jemand etwas zum Bereich Sonstiges? Jupp, ich. Okay, die Moni ist aber einen kleinen Tacken schneller hochgesprungen, Paki. Von daher würde ich Moni jetzt kurz den Vortritt lassen. Ich glaube, der Paki und ich, wir wollen über dasselbe sprechen. Ja, auch. Ich habe noch was, aber mach erstmal du, Moni. Also, der Paki und ich, wir haben uns am Montag zusammengesetzt und nochmal über den TDPA gesprochen und habe überlegt, was Sinn macht. Und wir waren eigentlich der Meinung, dass wir diesen TDPA nutzen sollten, um schon mal so ein bisschen Grund in unser Wahlprogramm 2017 zu bringen. Also die Idee dahinter ist, dass wir tatsächlich mal den TDPA nutzen, wo eigentlich ganz viele da sind, die aktiv auch inhaltlich arbeiten, dass wir mal darüber diskutieren, was für Themen könnten das sein. Wir könnten Wahlprogrammanträge vorbereiten, wenn nicht schreiben, und das muss auch keine Liste sein, die dann vollständig ist. Aber ich glaube, wenn wir da mal anfangen, uns Gedanken drüber zu machen, dann fänden wir das eine sehr gute Idee. Hätten wir gerne eine Gruppe, die sich mal überlegt, wie muss eigentlich ein Wahlprogrammantrag aussehen. Also es ist ja was anderes als ein Grundsatzprogrammantrag, dass wir das mal wirklich trennen und ich sag mal sowas, ein How-to-Make-Wahlprogrammantrag schreiben, wo dann auch jeder weiß, der so etwas verfassen möchte, wie das ungefähr aussehen möchte. Und jetzt habe ich heute nochmal geguckt, es gibt ja schon so ein bisschen Input für den TDPA, was alles so strukturell ist. Und eigentlich, ne, ich sag mal, ich bin ja so die Initiatorin des TDPA überhaupt. Und wir fänden es eigentlich gut, wenn wir es dabei belassen, auf diesem TDPA tatsächlich politische Arbeit zu machen und weniger über Finanzen und Struktur zu reden. Ja, was ich da noch zu ergänzen würde, wäre, dass wir halt auch mal die Positionspapiere durchgehen, die wir so im Programm oder so, die wir so die letzten Jahre entwickelt haben, weil das waren ja letztendlich auch Arbeitsaufträge für Wahlprogramm oder Grundsatzprogramm, und dass sich vielleicht auch eine Gruppe hinsetzt, die mal grundsätzlich das Programm durchgeht und mal aufzeigt, wo uns was fehlt im Vergleich zum Bund, wo kommunale Themen sich mit Landesthemen vermischen, die man eventuell voneinander noch trennen könnte. Dazu würden wir natürlich gerne nochmal mit Vaku sprechen, weil ich hatte mit Vaku ja auch schon gesprochen, dass wir da natürlich sie mit reinnehmen wollen, da sie das Ganze so ein bisschen koordiniert. Du hattest ja auch die Arbeitskreise schon angesprochen. Und ja, ich würde jetzt einfach mal den Sprechenraum aufmachen, um zu fragen, wie das so aufgenommen wird, ob es dazu noch Ideen gibt. Ich ergänze das vielleicht nochmal eben. Ich habe halt mit Vaku heute Mittag auch schon telefoniert, dass wir das halt gemeinsam in Angriff nehmen wollen. Meine Sorge dahinter ist so ein bisschen, dass ich halt in den anderen Parteien und Fraktionen sehe, dass die sich auf den Weg machen. Und ich glaube, dass der TDPA unser größtes und effektivstes Diskussionsmedium ist. Du kannst das nicht alles auf LPTs diskutieren, wonach natürlich die Anträge abgestimmt werden müssen. Und ich bin der Auffassung, wir müssen tatsächlich jetzt langsam anfangen, wie soll denn so ein Wahlprogramm eigentlich aussehen. Und insofern glaube ich, dass wir nicht die Zeit verstreichen lassen können und jetzt uns mit Struktur und Finanzen, so wichtig ich das finde, auseinanderzusetzen, sondern ich würde gerne da einen Schritt nach vorne gehen. Ja, dazu hätte ich auch noch eine Anmerkung. Da stimme ich dir vollumfänglich zu, Moni. Es gibt eine Seite für die PDP. Und da gibt es eine Rubrik Wünsche der Basis. Und da hat irgendjemand Wünsche über, sage ich mal, so eine Art Rechenschaftsbericht reingepostet, was die einzelnen Vorstände und diverse andere Leute vielleicht mal auf dem TDPA vorstellen sollten. Das hat jemand anderes, ich nenne jetzt extra keine Namen, aber das hat jemand anderes wohl interpretiert als die Agenda des TDPAs und hat uns angeschrieben und hat gesagt, lieber Vorstand, das ist doch aber traurig, dass man sich auf dem TDPA nur über sowas unterhält und nicht über politische Inhalte. Da kann ich wieder nur zu sagen, der TDPA ist keine Veranstaltung, wo der LAFU die Basis bespaßt, sondern der TDPA ist ein Forum, wo die Basis sag ich mal, naja, die Basisarbeit macht, so wie Moni das gerade beschrieben hat. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass alle, die ein Anliegen haben oder ein Thema haben, auch nach vorne treten und gegebenenfalls vielleicht einen Slot dazu anbieten oder den leiten oder uns Themen vorgeben und uns sagen, was diskutiert werden soll. Dann können wir versuchen, das zu organisieren. Also Vorschläge vor. Ich würde auch noch gern kurz was zu sagen. Das ganze kleine Missverständnis ging, glaube ich, damit los, dass irgendwann mal über zukünftige LPTs und TDPAs gesprochen wurde und der TDPA da so einen komischen Beititel bekommen hat. Und dann kam dieser Troll auf die Wiki-Seite. Ich denke, das könnte man sowieso wieder löschen. Das sind keine ernstzumeinenden Vorschläge eines Menschen, der sich da auch als solches outet. Also ja, Moni sagte ja schon, wir haben heute Mittag auch kurz gesprochen. Die Arbeitskreise direkt hatte ich noch nicht angesprochen, nur allgemein über die NRW-Info schon mal geschrieben, dass der TDPA mit Themen gefüllt werden soll. Ja, mit Moni bin ich jetzt so übereingekommen, dass wir da weiter miteinander korrespondieren. Dann schauen wir mal, welche Arbeitskreise aktiv sind und die man noch ansprechen kann. Ja, und das politisch steht im Titel drin. Also ich denke, da sind wir alle dann auch konform. Ich ergänze das nochmal. Ich weiß das halt aus meinem Arbeitskreis Bildung, da stehen ganz viele Themen an, die auch wichtig sind. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir nicht die Zeit haben, grundsätzlich zu diskutieren, sondern die einzelnen Arbeitskreise sollten tatsächlich überlegen, welche Themen könnten für 2017 interessant werden, weil wir haben für die anderen Dinge auf dem TDPA keine Zeit, wenn wir einmal im Leben etwas nicht in den letzten 8 Wochen machen wollen, sondern wirklich mal ganz strukturiert so ein Wahlprogramm erstellen wollen. Gibt es weiteren Redebedarf im TDPA? Das scheint nicht der Fall zu sein. Okay, Moni, ja? Kann ich dann einfach, also ich würde dann gerne, um auch Diskussionen weiter aus dem Weg zu gehen, ich würde einfach gerne vom Landesvorstand einen Arbeitsauftrag an mich und Vaku haben, im Sinne dessen, was wir gerade besprochen haben, den TDPA vorzubereiten. Das ist ein Antrag, den können wir jetzt natürlich so beschließen. Da habe ich eine Rückfrage zu. Okay. Es gab eine vorläufige Agenda, über die wir gesprochen haben, die der Paki mal zur Abstimmung gestellt hat. Da stand das ja noch drin mit TDPA, so quasi Auskürzungen und Strukturdiskussionen und so. Und das ist ja auch gar nicht gut aufgenommen worden. Da wollen wir von abrücken, ja? Ja. Ja, im Prinzip ja, weil es hat sich ja gezeigt, dass die Leute sich auch so organisieren und treffen können. Und wenn das gewollt ist, können wir zusätzliche Veranstaltungen dazu machen. Nur ich denke, dass wir nicht die Zeit haben, das alles auf einem TDPA zu machen. Ja, bin ich total bei dir. Ich wollte das nur nochmal klarstellen. Also das würde ich jetzt nicht wegdrücken wollen damit, sondern ich will, dass das parallel halt stattfindet und dass das aber zwei verschiedene Veranstaltungen sind. Formuliert einen sauberen Antrag draus, dann können wir es machen. Wir mögen die Moni und die Vaku und gegebenenfalls unterstützend auch den Paki damit beauftragen. Ich habe gesagt, ich mache diesmal keinen TDPA. Das war eigentlich gedacht, dass Masch und Thomas das machen. Jetzt ist Masch im Urlaub, Thomas kommt erst später in die Forschungs. Ich werde mich hauptsächlich darauf konzentrieren, inhaltlich liefern. Ah, okay, gut, dann formuliere ich nochmal neu. Der Antrag war gerade eben, wie ich ihn verstanden habe, die Moni möchte zusammen mit der Vaku von uns jetzt den Arbeitsauftrag haben, den TDPA so vorzubereiten, dass er der inhaltlichen Ausrichtung dient und der Vorbereitung eines möglichen Wahlprogrammes, wo die AKs insbesondere gefordert sind, ihre politischen Inhalte vorzubereiten und darzustellen, für die Themen, die im Wahlkampf 2017 vermutlich für uns relevant werden. Habe ich das so gut formuliert? Ich hätte es nicht besser formulieren können. Ach, wie schön. Also ich bin dafür. Und jetzt schreibst du es nochmal ins Pad. Ach komm. Ich hatte nämlich gerade angefangen und dann bist du in eine andere, aber es auch, war super. Ja, aber ich glaube, die Quintessenz ist hängen geblieben bei den Kollegen. Von daher würde ich diesmal von oben nach unten durchstimmen. Ich bin dafür. Ich versuche mal aufzuschreiben. Paki? Jo. Dennis? Ja, dafür. Ralf? Ja. Daniel hatte bereits gerade ja gesagt. Bernd? Dafür. Danke euch. Ich danke euch auch. Danke. Dann Moni und Vaku. Ja, natürlich auch Vaku. Ich werde mal die Verena ansprechen, die ja diese Veranstaltung da in Kleve gemacht hat. Und vielleicht noch ein paar andere Leute, die dabei waren und fragen, ob sie da Hilfe dabei bräuchten, dann noch eine zusätzliche Veranstaltung zu organisieren. Dann sage ich dir nochmal Bescheid, Vaku. Okay, und Moni, du kriegst noch Links von mir heute oder spätestens morgen. Danke dir, Vaku. Haben wir noch etwas für den Bereich Sonstiges? Wie war das mit Mönchengladbach? Das war der Bereich Erlöse, weil ich mich erinnere. Oder korrigiert mich bitte. Ich meine, wir wollten dazu was erzählen. Sonst kann ich mich auch irren. Nee, ist richtig. Aber dann bist du jetzt am Zug. Ich? Ja gut. Starrabe, du bist ja fachlich auf einer anderen Sache, kannst mich da gerne korrigieren. Also, das ist ja ein bisschen, ich weiß jetzt gar nicht, wann es war, es mag der Montag gewesen sein oder der Dienstag, das ist ja ein bisschen hochgelaufen und auf das Turnier durchgekommen. Mönchengladbach wollte einen virtuellen Kreisverband auflösen. Das funktioniert natürlich nicht. Du rauschst ja gerade sehr, Dennis. Oh, das tut mir leid. Noch? Probier nochmal. Ist jetzt besser? Ja, danke. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie man mich verstanden hat. Also Mönchengladbach wollte einen virtuellen Kreisverband auflösen. Das geht natürlich nicht. VKV sind eine Buchungsinstanz innerhalb unseres Landesverbandes. Was man dort eigentlich machen wollte, war, dass man die Büropiraterie nicht mehr in der Beauftragung hat. Also eigentlich sollte eine Beauftragung abgegeben werden. Das lässt sich natürlich relativ formlos bei uns am Landesvorstand machen. Und dazu braucht es nicht so eine Mitgliederversammlung und man kann auch kein KV auflösen. Ich glaube, ein bisschen weiter war das sogar nochmal nice to know. Man wollte alle VKVs sozusagen auflösen, weil man sich da irgendwie verschrieben hatte. Mehr war das auch nicht. Die haben aber eine Geschäftsordnung, nach der sie sich nach wie vor halten sollten und auch müssen, sodass wir, also wenn jetzt die Mönchengladbacher da sind, sodass, wenn sie sich gegen ihre Geschäftsordnung verstoßen, dass wir sie dafür dann eben auch ermahnen können. Und das ist übrigens auch nicht nur bei denen so, sondern in sehr, sehr vielen virtuellen Kreisverbänden. Also bitte achtet darauf, ob ihr euch Geschäftsordnung gegeben habt oder auch nicht. Aber ein VKV aufzulösen geht dann natürlich nicht. Danke dir. Haben wir noch etwas für den Bereich Sonstiges oder noch Fragen zu dem, was Dennis gerade gesagt hat? Falls keine Fragen mehr gibt, habe ich noch was Sonstiges. Schieß los, Paki. Ja, wir haben Post bekommen von der Polizei bzw. Staatsanwaltschaft bezüglich der Anzeige gegen Unbekannt, was dieses Datenleak angeht und die Mitteilung, wie dass die Ermittlungen eingestellt worden sind. Darüber wollte ich den Landesverband nur eben kurz informieren. Sonst steht da nichts drin. Gibt es hierzu Rückfragen? Auch das ist nicht der Fall. Ich frage nochmal, hat jemand was für den Bereich Sonstiges? Ansonsten würde ich jetzt den öffentlichen Teil soweit zumachen, in den nicht öffentlichen Teil übergehen und ich für meinen Teil werde versprechen, in allerspätestens 45 Minuten wieder im Sprechenraum zu sein und dann können wir gerne auch über den Antrag diskutieren, aber jetzt würde ich ganz gerne in der Tagesordnung voranschreiten. Danke. Nächste Sitzung in 14 Tagen, wie gehabt. Keine Sommerpause. Sommerpause, ja, macht ja haben jeder. Keinen Urlaub, oder? Sommerpause, ja, macht ja jeder, wie es gerade kommt. Ist immer so, okay. Wenn wir absehen können, dass zu viele Leute in Urlaub sind, geben wir das vor rechtzeitig früh genug Bescheid. Und Vaku, wenn du natürlich Sommerpause machen möchtest, das sag uns das einfach. Dann können wir eh keine Sitzung okay. machen. Okay. Vaku hat alles im Griff hier. Gut, dann schließe ich hiermit den öffentlichen Teil um 21.59 Uhr. Bedanke mich für alle Zuhörer und ich hoffe, wir hören uns dann gleich nach dem NÖ-Teil. Herzlichen Dank. Und ich bitte, die Aufnahmen zu beenden. Danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.